Du hast einen Geheimtrack gefunden. Gut gemacht. Addiere auf deinem Zettel einen Punkt zu deinem Punktestand. Vielen Dank, Mr. Ahmed. Das war sehr hilfreich. Ich glaube, das sind erstmal genug Informationen für mich. Bis später. Ich denke, ich schaue noch mal kurz bei Miss Henshaw vorbei und stelle ihr ein paar Fragen, bevor ich diese beiden Mr. Hassan und Dyke besuche. Wohnung von Miss Henshaw, Dienstag, 14.40 Uhr. Miss Henshaw, entschuldigen Sie, dass ich Sie noch mal störe. Ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Haben Sie noch ein wenig Zeit? Ich sollte noch nicht sofort über den Cousin des Pfarrers oder diesen merkwürdigen Hassan sprechen. Vielleicht erwähnt sie ja von sich aus. Natürlich. Schießen Sie los. Über was möchtest du Miss Henshaw befragen? Um über Father Joe zu sprechen, wähle Track 41. Um über die Fulanis zu sprechen, wähle Track 42. Wenn Miss Henshaw etwas über sich erzählen soll, wähle Track 43. Wähle jetzt den gewünschten Track.